die Zeit im Nu. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Hallo, ich bin Conny und bestimmt habt ihr schon von mir gehört, wie ich in den Kindergarten gekommen bin zum Beispiel oder wie ich schwimmen gelernt und mein Seepferdchenabzeichen gemacht habe. Aber ihr wisst noch nicht, wie das war, als ich in die Schule gekommen bin. Ich gucke nämlich gerade auf ein Foto von mir. Das wurde bei meiner Einschulung gemacht. Da habe ich sogar ein Kleid an. Ein ganz hübsches blaues mit Ringelstreifen. Und die Strümpfe sind auch blau geringelt. Außerdem habe ich eine riesen Schultüte im Arm. Die ist fast so groß wie ich und genauso rot wie meine Schleife. Naja, und dann habe ich noch einen Schulranzen auf dem Rücken. Denn genau darum ging es ja, wie ich in die Schule gekommen bin. Conny sitzt mit Mama beim Frühstück. Wenn Mama Zeit hat, bleiben die beiden gerne lange am Frühstückstisch. Mama liest dann die Zeitung, während Conny noch an ihrem Brötchen herummümmelt. Und besonders toll ist es, wenn Mama irgendetwas Interessantes in der Zeitung entdeckt, was sie Conny dann vorliest. So wie heute. Hey Conny, hier steht etwas ganz, ganz Wichtiges für dich drin. Für mich? Ja, hör mal. Alle Kinder, die bis Ende Juni 6 Jahre alt werden, sollen jetzt von ihren Eltern in der Schule angemeldet werden. Und wann wirst du 6 Jahre alt? April, Mai, Juni, im April. Und das ist vor Juni. Genau. Also gilt das auch für dich, oder? Ja, schon. Mama, zeigst du mir mal, wo das in der Zeitung steht? Ja, Conny, gern. Hier, siehst du? 6 Jahre steht da. Ja. Hey, dann darfst du aber nicht mitkommen in die Schule. Natürlich dürfen Eltern auch in die Schule, um ihre Kinder anzumelden, obwohl sie selbst schon älter sind als 6 Jahre. Einige Tage später kommt auch ein Brief von der Schule, in dem genau drin steht, wann die Anmeldezeiten sind und was Mama mitbringen muss. Conny weiß noch nicht so richtig, ob sie sich auf die Schule freuen soll oder nicht. Was ist, wenn ihre Lehrerin ganz streng ist? So wie Conny es einmal im Fernsehen gesehen hat. Vielleicht sollte sie doch lieber weiter in den Kindergarten gehen? Aber Papa sagt, dass es solche Lehrerinnen wie in dem Film heute gar nicht mehr gibt. Und Mama hat eine Idee, die Conny ganz prima findet. Und außerdem willst du doch lesen lernen. Mhm. Dann kannst du nämlich Jakob die Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Au ja! Am Donnerstagmorgen packen Mama und Conny Jakob in den Kinderwagen und gehen zur Schule. Ein Hinweisschild, Anmeldung der Lernanfänger, zeigt, wohin sie gehen müssen. Vor ihnen ist eine türkische Mutter mit Zwillingen dran. Guck mal, Mama, die beiden sehen völlig gleich aus. Mhm. Das wäre lustig, wenn die in meine Klasse kommen. Das ist gut möglich. Ich glaube, so viele Klassen wird es nämlich gar nicht geben. Dann muss Mama bei der Anmeldung einen Zettel mit vielen Fragen ausfüllen. Name, Geburtsdatum, Adresse, Eltern. Na, bei den meisten Fragen kannst du mir sogar helfen, Conny. Zeig mal. Hier. Mama hat ihre Tasche neben den Stuhl gestellt und Jakob spielt im Kinderwagen ganz ruhig mit seiner Rassel, sodass die beiden ungestört zusammen das Anmeldeformular ausfüllen können. Als sie damit fertig sind, fällt Conny auf, dass etwas auf dem Formular gefehlt hat. Da fehlt aber eine Frage. Was denn? Möchtest du mit einer Freundin in dieselbe Klasse kommen? Und die Antwort lautet ja. Und zwar mit Julia nämlich. Ja. Die nette Frau Müller von der Anmeldung schreibt das auf Connys Anmeldebogen. Plötzlich zuckt Conny zusammen. Das ist die Pausenklingel, Conny. Natürlich musst du in der Schule nicht pausenlos lernen, sondern zwischen den Unterrichtsstunden gibt es Zeiten, in denen die Schulkinder zusammen auf dem Pausenhof spielen dürfen. Oh, cool, Mama! Auf dem Rückweg zum Ausgang stehen nun viele Türen offen, sodass Conny neugierig in die Klassenräume hineinsehen kann. Alle haben vorn eine Tafel und meist auch eine an der Seite. In jeder Klasse gibt es ein Waschbecken. Hinten sind fast immer Regale mit Büchern und Spielen. Oft steht dort auch ein Sofa oder ein Sessel. Die Tische stehen mal in Gruppen, mal in einer Runde und einmal auch in Reihen hintereinander. Und an den Wänden hängen Plakate und bunte Bilder. Auch die Fenster sind meist mit Bildern geschmückt. In manchen Klassen gibt es Blumen auf der Fensterbank und in einer steht sogar ein Aquarium. Weißt du was, Mama? Was denn, Conny? Ich glaube, mir gefällt es richtig gut in der Schule. Oh, das freut mich. Conny drückt sich eng an Mama, damit sie nicht umgerannt wird. Denn als die Pause zu Ende ist, kommen alle Kinder vom Schulhof hereingestürmt. So viel Spaß scheint ihnen der Unterricht zu machen. Ein paar Tage später muss Conny zur Schuluntersuchung. Das heißt, es soll durch den Schularzt festgestellt werden, ob sie gesund und schulreif ist. Also, ob sie wirklich zur Schule gehen kann und möchte. Oh Mama, muss ich wirklich schon wieder zum Arzt? Ach Conny, die letzte Untersuchung durch den Kinderarzt ist doch schon eine ganze Weile her. Bist du dann schon wieder aufgeregt? Nein, jetzt ist es langweilig. Aber dann ist es doch nicht langweilig. Zunächst mal ist der Schularzt kein Schularzt, sondern eine Schulärztin. Sie redet nicht so viel wie Connys Kinderarzt, aber sie ist trotzdem sehr nett. Conny darf ihre Unterhose anbehalten, obwohl sie damit beim Wiegen ein bisschen mehr wiegt als ohne. Aber größer wird sie dadurch auch nicht. Also stellt sich Conny auf die Zehenspitzen, aber die Ärztin drückt sie ganz vorsichtig wieder herunter. Na gut. Mama sagt immer, ich wachse sowieso noch allen über den Kopf. Hm. Dann soll Conny auf einem Bein bis zu Mama hüpfen. Aber Conny hüpft gleich weiter bis zur Tür, denn hüpfen kann sie so gut wie ein Känguru. Conny darf auch noch zeigen, dass sie auf Zehenspitzen und auf den Fersen gehen kann. Es wird geprüft, ob Conny gut sehen und hören kann. Und dann darf Conny malen. Ein Haus und ein Kind. Die Ärztin lässt sich von Conny noch einige Bilder erklären und stellt ihr ein paar Fragen. Und schließlich steht es fest, Conny kommt in die Schule. Jetzt, wo es bald soweit ist, will Conny alles über die Schule wissen. Immer wieder muss Mama von ihrem ersten Schultag erzählen. Ach, Conny, ich hab dir doch alles schon ganz genau erzählt. Ja, schon. Aber ich will es eben noch mal hören. Na gut. Auch Papa und Opa Willi und die beiden Omas müssen erzählen, wie es bei ihnen in der Schule war. Gemeinsam sehen sie sich alte Fotos an. Und immer wieder fällt jemandem eine lustige Geschichte aus der Schulzeit ein. Am Ende möchte Conny nur noch wissen, ob Julia denn nun mit ihr zusammen in eine Klasse kommt. An einem Samstag schließlich. Conny? Conny! Ja, Mama, was ist denn? Hier ist ein Brief für dich von der Schule. Von der Schule? Was steht drin? Er ist von deiner neuen Lehrerin, von Frau Sommer. Sie freut sich auf dich und du kommst in die Klasse 1b. 1b? Ich muss sofort Julia anrufen. Obwohl Conny noch nicht in die Schule geht, kann sie schon ein bisschen lesen. Und 1b kann sie ganz genau erkennen. Tatsächlich hat Julia auch einen Brief bekommen und... Hurra, es hat geklappt! Ich komme mit Julia in eine Klasse! In dem Brief ist auch eine Liste mit all den Sachen, die Conny für die Schule braucht. Die Liste ist ganz schön lang. So viel brauche ich? Ja, einen Malkasten, Pinsel, Wachsmalstifte, Schreibplanhefte, Rechenhefte, Mappen, einen Malblock, neue Knete und noch eine ganze Menge mehr. Da werden wir ein bisschen Geld ausgeben müssen für deine Schulausrüstung. Und Bücher? Ich brauche doch auch Bücher, oder? Na, Gott sei Dank brauchen wir die nicht zu kaufen. Die bekommst du dann von der Lehrerin. Später gehen Conny und ihre Mama einkaufen. Und sie kommen mit zwei großen und einer kleinen Tasche voller Schulsachen zurück. Mit Heften in Blau, Rot und Grün, mit verschiedenfarbigen Stiften, einem großen Malblock. Ja, sie haben sogar einen Bleistift, ein Radiergummi und einen Anspitzer gekauft. Und einen ganz neuen Tuschkasten mit Pinseln. Oh, da muss ich gleich überall meinen Namen draufschreiben. Richtig, Conny. Wer weiß, vielleicht haben andere Kinder in der Schule Sachen, die genauso oder fast genauso aussehen. Und dann steckt man leicht mal das Falsche ein. Wenn mein Name draufsteht, dann weiß der andere gleich, dass es mir gehört. Mhm. Also schreibt Conny fein säuberlich auf jedes Teil ihren Namen. Wenn sie Schreiben und Lesen so richtig auch erst lernen soll, ihren Namen kann sie schon lange schreiben. Jetzt braucht Conny nur noch einen Ranzen. Und den bekommt sie von Oma Frieda. Oma hat sich vorher mit Mama darüber unterhalten, was für einen sie denn kaufen soll. Und Mama hat sich bei ihren Freundinnen erkundigt, welche denn besonders gut sind. Dann wusste Oma Bescheid und sie hat einen ausgesucht, der Conny besonders gut gefällt. In Gelb, mit roten Trageriemen und ganz vielen Sternen drauf. An der Seite hat er eine kleine Tasche für die Trinkflasche. Und vorn ist eine Tasche für die Brotdose. Außerdem hat er Streifen, die im Dunkeln leuchten. Conny freut sich riesig und zeigt ihre erste Schultasche gleich der Mama. Na Conny, die ist aber wirklich schick. So viele Sterne sind da drauf. Und die Leuchtstreifen, da können dich im Winter die Autofahrer gut sehen. Ja, und guck mal, was da noch alles drin ist. Ein Turnbeutel, eine Tree mit ganz vielen Stiften und hier. Oh, eine kleine Umhängetasche mit genau solchen Sternen wie außen auf dem Ranzen. Na, dann kann der erste Schultag ja kommen. Genau so ist es. Glücklich räumt Conny alle Schulsachen ein. Und dann sehnt sie voller Ungeduld den Tag herbei, an dem sie zum ersten Mal als Schulkind in die Schule gehen kann. Jedes Warten hat einmal ein Ende. Der erste Schultag ist da. Noch vor dem Frühstück klingelt es an der Tür. Oma Marianne und Opa Willi stehen davor. Sie wollen Connys ersten Schultag auch miterleben. Oma Frieda kann leider nicht kommen. Sie ist krank. Als alle mit dem Frühstück fertig sind, bekommt Conny ihre Schultüte. Die Schultüte ist kaum kleiner als Conny und sie ist rot mit vielen freundlichen Sonnen drauf. Nein, die Schultüte ist rot, nicht etwa Conny. Ganz oben sehen sie dann beide aber gleich aus. Die Tüte hat wie Conny eine rote Schleife. Boah, ist die schwer. Kann ich nicht gleich nachsehen, was drin ist? Und dann mit leerer Schultüte zur Schule gehen? Ich kann's ja wieder hineintun. Nein, Conny, das bringt kein Glück. Gedulde dich noch ein bisschen. Dann ist Conny sowieso erst einmal beschäftigt. Denn Papa macht erst einmal 5 Fotos von ihr. Mit Schultüte und Ranzen. Und dann gehen sie alle los zur Schule. In der Schule ist die Aula schön geschmückt. Am Ende ist eine Bühne und davor stehen ganz viele Stühle und Bänke. Es sind schon etliche Kinder und Eltern da, aber in einer Bank sind noch ein paar Plätze frei. Dorthin zieht Conny ihre Familie. Und bald darauf ist die Aula dann so voll, dass einige Verwandte sogar stehen müssen. Nun geht es los. Der Rektor hält eine kurze Rede. Die Schüler der 4. Klasse spielen ein lustiges Theaterstück vom Kasper, der nicht lesen kann und sich deshalb auf eine frisch gestrichene Bank setzt. Danach singen sie das Lied »Alle Kinder lernen lesen«. Anschließend kommen die Lehrer und Lehrerinnen und rufen die Kinder ihrer Klassen auf. Alle gehen zu ihren Klassenräumen. Okay, folgt mir, Kinder. Ich bin Frau Sommer, die Klassenlehrerin der 1b. Und die 1b, das seid jetzt ihr. Eure Eltern können noch mitkommen und sich auch kurz die Klassenzimmer ansehen. Oh ja. Hallo, kommen Sie bitte mit. Mhm. Alle gehen jetzt zu ihren Klassenräumen. Mama liest laut vor, was in Connys Klasse vorn an der Tafel steht. Willkommen in der Klasse 1b. Conny und Julia setzen sich nebeneinander an einen Tisch am Fenster. Sie legen die Schultüten auf den Tisch und stellen die Ranzen auf den Boden. Conny guckt sich im Klassenraum um. Hinter ihr an der Wand steht ein kuscheliges Sofa. Und vorne ist der Tisch der Lehrerin. Connys Lehrerin ist jung und sieht nett aus. Die Tische der Kinder stehen im Kreis. Rechts neben Conny sitzt Santa, ein Mädchen mit schwarzen Locken und schöner brauner Haut. Gegenüber sitzen die türkischen Zwillinge, die Conny bei der Anmeldung gesehen hat. Conny freut sich, dass die beiden auch mit ihr in einer Klasse sind. Dann schickt Frau Sommer die Eltern hinaus auf den Schulhof. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie Ihre Kinder begleitet haben. Aber jetzt wollen wir uns untereinander besser kennenlernen. Nachdem die Eltern die Klasse verlassen haben, erzählt die Lehrerin den Kindern erst einmal eine Geschichte. Es war einmal eine Maus. Eine süße kleine Maus, die noch nicht so viel von der Welt gesehen hatte. Sie bekam nur immer mit, wenn Mama Maus und Papa Maus hinaushuschten und nach einer Weile mit wunderbaren Dingen wieder zurückkamen. Tollen Früchten und Nüssen zum Beispiel oder Käseecken. Oder Käseecken. Fasziniert lauschen die Kinder der Geschichte von der Maus, die sich zuerst nicht aus dem Mauseloch traut und dann doch noch Mut bekommt und die Welt entdeckt. Die Lehrerin kann toll erzählen. Und Conny stellt sich vor, sie wäre die kleine Maus und würde die Welt entdecken. So, das war die Geschichte von der kleinen Maus, die endlich herauskam aus dem Haus. Ihr könnt jetzt alle aufstehen, zum Regal hinübergehen und euch jeweils das Namensschild mit eurem Namen draufholen. Oh ja! Und die kleine Maus auf eurem Namensschild malt ihr jetzt bitte alle schön bunt an. Oh ja, nee, meins habe ich noch nicht so richtig entdeckt. Das ist genau das Richtige für Conny. Sie malt ihre Namensmaus natürlich rot an. So rot wie ihre Schultüte. Nur, dass die Maus statt der gelben Sonnen gelbe Ohren bekommt. Connys Lehrerin teilt dann noch den Stundenplan aus. Conny hat nun jeden Tag 4 Stunden Schule. Immer wenn ein X auf dem Stundenplan steht, lernt sie rechnen, schreiben, lesen und noch viel mehr bei Frau Sommer. Am Mittwoch ist in den ersten beiden Stunden ein Ball aufgemalt. Da hat die Klasse 1b Sport bei Herrn Frühauf. Und am Freitag steht ein Malkasten auf dem Stundenplan. Dann hat Conny Kunst bei Frau Nolde. Eine Hausaufgabe gibt es heute auch schon. Eine Hausaufgabe, die zum ersten Schultag passt. Malt einfach auf einem Malblatt eure Schultüte. Oh ja, ich will mal. Welche Farbe machst du denn? Ich bin gleich am ersten Tag. Zum Abschluss gehen alle auf den Schulhof. Auf dem Weg dorthin zeigt Frau Sommer ihnen gleich, wo die Toiletten sind. Von der Treppe aus sieht Conny Dennis. Er war früher in ihrer Kindergartengruppe. Jetzt geht er schon in die 2. Klasse. Hallo Dennis! Oh, hallo Conny! Conny findet es toll, dass sie außer Julia noch jemanden in der Schule kennt. Auf dem Schulhof stellt sich dann heraus, dass der Schultag noch nicht ganz vorbei ist. Ein Fotograf macht doch ein Foto von der ganzen Klasse. Alle Kinder auf einem Bild und die Lehrerin auch. Es dauert eine Weile, bis die in der ersten Reihe auf dem Boden hocken und die in den beiden Reihen darüber auf der Treppe stehen. So, dass alle mit drauf sind und zwar möglichst fröhlich. Aber irgendwann stehen sie alle richtig und es macht Klick. Wer möchte, kann sich auch noch einmal allein fotografieren lassen. Das will Conny natürlich auch. Und schon ist die Schule für heute aus. Aber Montag komme ich wieder. Conny hat es richtig Spaß gemacht. Sie freut sich schon auf Montag, wenn die Schule richtig losgeht und sie lesen, schreiben und rechnen lernen wird. Zu Hause darf Conny endlich die Schultüte auspacken. Schaut mal, was da alles drin ist. Na? Ganz viel Süßes und eine bunte Perlenkette. Und ein kleiner Hund. Und ein Ball. Und noch viel mehr. Du, ja. Papi? Ja, Conny? Kein Wunder, dass die Schultüte so schwer war. Schade, dass es so eine Schultüte nur am ersten Schultag gibt und nicht jeden Tag. Aber ehrlich gesagt, ich finde, Schule macht überhaupt fast immer Spaß. Besonders natürlich, wenn man so eine nette Lehrerin hat wie Frau Sommer. Hallo, hier bin ich wieder, Conny. Ich möchte euch unbedingt erzählen, was ich Neues erlebt habe. Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich zuerst ein bisschen Angst hatte. Aber dann war das alles doch nicht so schlimm. Ich musste nämlich zum Kinderarzt und da gab es ganz viel, was ich noch nicht kannte. Conny spielt in ihrem Kinderzimmer, als ihre Mama hereinkommt. Die Mama hält ein gelbes Heft aufgeschlagen in der Hand. Conny, du musst bald zur Vorsorgeuntersuchung. Versorgeuntersuchung? Mama, was denn das? Bei einer Vorsorgeuntersuchung prüft der Kinderarzt, ob du auch ganz gesund bist. Denn wenn mal irgendetwas nicht ganz stimmt, muss man gleich etwas dagegen tun, bevor du krank wirst. Also, ich gehe zum Arzt, damit ich nicht zum Arzt gehen muss? Ja, Conny, so kann man das auch sagen. Mehr sagt Conny jetzt nicht. Sie muss erst einmal darüber nachdenken, weil sie doch plötzlich so ein komisches Gefühl hat. Ist das vielleicht Angst? Untersuchung. Ob das weh tut? Damit ich nicht krank werde. Eigentlich nicht schlecht. Ich piekse mich ein bisschen in den großen Zeh und dann bekomme ich keine Masern. Oder wie meinte Mama das? Was bei so einer Untersuchung wohl gemacht wird? Conny holt ihren Arztkoffer. Den mit dem roten Stethoskop und dem Kinderfieberthermometer und mit echtem Pflaster. Dann ruft sie ihre Teddys und Puppen und die müssen einer nach dem anderen hereinkommen und untersucht werden. Sie halten alle ganz still und weinen überhaupt nicht. Bald denkt Conny nicht mehr an ihren eigenen Arztbesuch. Eine Woche später sagt Mama: Conny, morgen kannst du nicht in den Kindergarten gehen. Morgen früh haben wir den Termin bei Dr. Beermann. Nun ist Conny doch wieder ein wenig mulmig zumute. Kurz vor dem Schlafengehen bittet sie: Mama, erzählst du mir mal, was der Doktor morgen mit mir macht? Aber ja, Conny, mach mal ein bisschen Platz, damit ich mich zu dir setzen kann. So, so, jetzt kannst du dich ein bisschen an mich ankuscheln, wenn du magst. Oh ja. Also ein bisschen kennst du das ja schon. Schließlich warst du schon einmal zu einer Untersuchung, bevor du in den Kindergarten gekommen bist. Und vorher auch schon, aber da warst du noch zu klein, um dich jetzt daran erinnern zu können. Also, die Untersuchung morgen wird natürlich ein bisschen gründlicher sein. Das heißt, dass du nicht nur gewogen und gemessen wirst, sondern es gibt auch einen richtigen Sehtest. Ein Sehtest? Was für ein See? Kein See, sondern es wird getestet, wie gut du sehen kannst. Ach so. Und wie gut du hören kannst und ob in deinem Körper drin auch alles in Ordnung ist. Wie kann der denn in mich reingucken? Ach, der schaut nicht in dich hinein, sondern es wird ganz einfach etwas untersucht, was aus dir herauskommt. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen Pipi von dir abgeben. Und das ist alles? So ziemlich. Manchmal werden bei diesen Untersuchungen auch gleich die wichtigen Impfungen mitgemacht. Ein Zuckerwürfel gegen Polio oder kleine Piekser gegen andere Krankheiten. Aber morgen ist keine Impfung fällig. Du kannst also ganz beruhigt einschlafen und dich darauf freuen, dass du morgen wieder etwas Interessantes erlebst. Etwas erleben, das ist schön. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Schatz. Am nächsten Morgen ist Conny früh auf den Beinen. Jetzt, wo sie weiß, was sie ungefähr bei der Untersuchung erwartet, ist sie gar nicht mehr so aufgeregt. Sie zieht ihre rote Hose an, den blauen Pullover und den großen Teddy. Das heißt, den Teddy zieht sie natürlich nicht an, aber sie nimmt ihn mit. Oder besser, er darf Conny heute begleiten. Wie immer hat Conny eine Schleife in ihrem Haar, natürlich eine rote. Aber statt in den Kindergarten geht es zur Arztpraxis, wo sie hinter einem großen Tresen von zwei Arzthelferinnen in weißen Jeans und Kitteln erwartet werden. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist das U-Heft von Conny. Ah ja, dann bist du also Conny. Hallo. Hallo. Dann pass mal auf, Conny. Hier hast du zunächst mal einen Becher, der... Da soll ich Pipi reinmachen, stimmt? Oh, du weißt ja Bescheid. Klar. Die Arzthelferin zeigt Conny und ihrer Mama den Weg zur Toilette. Conny will das alleine machen. Aber das ist gar nicht so einfach. Außerdem schaut ihr Teddy dabei zu. Als sie ihn umgedreht hat, schafft sie es schließlich. Mama gibt den Becher dann ab und es geht ins Wartezimmer. Im Wartezimmer sind schon andere Kinder. Ein Baby weint auf dem Arm seiner Mutter und wird von ihr getröstet. Ein Junge mit strubbeligen Haaren und roten Bäckchen fährt mit einem Rutscherauto herum. Ein etwas größerer Junge liest in einem Buch. Und ein Mädchen mit roten Haaren malt mit Buntstiften einen Drachen auf ein Blatt Papier. An einer Magnetwand steht ein Mädchen und spielt mit Holzbausteinen. Conny geht zu ihr. Wollen wir zusammen mit den Holzbausteinen spielen? Ja, gern. Oh, die kleben ja an der Wand fest. Die kleben nicht, das sind Magneten. Das kannst du immer wieder anders hinlegen. Guck. Ja, wollen wir ein Haus bauen? Ach, aber ein großes für uns beide. So. Das ist die Tür. Und hier ist der Garten. Ja. Mit Tischen und Stühlen. Und hier? Das? Hier sind Blumen. Und hier das Fenster. Ja. Und hier noch ein zweites. Während die beiden Mädchen mit den Holzbausteinen spielen, vergeht die Zeit ganz schnell. Es kommt ihnen so vor, als wenn sie gerade erst damit angefangen hätte, als Connys Spielgefährtin zum Arzt hereingerufen wird. Dann probiert Conny eine Weile das Holzpuzzle aus. Aber bald darauf ist auch sie an der Reihe. Ihre Mama bringt sie nach nebenan. Conny ist jetzt im Untersuchungszimmer, aber noch ist der Arzt gar nicht da. Während auf einer Krabbeldecke am Boden das Baby von seiner Mutter angezogen wird, jetzt weint es nicht mehr, sondern lacht ganz fröhlich, kommt die Arzthelferin herein. So, Conny, dann zieh mal deine Sachen aus. Deine Mama hilft dir bestimmt, na klar, damit es schneller geht. Wir müssen dich jetzt wiegen und messen. Den blauen Pulli hat Conny schon im Wartezimmer ausgezogen. Jetzt kommen die rote Hose, das gelbrote T-Shirt, die Schuhe, die Ringelstrümpfe und die Unterwäsche dran. Dann ist Conny ganz nackig und die Untersuchung kann losgehen. Stellst du dich bitte mal hier auf die Waage? Aha. Oh, die ist aber kalt. Ja, so. Siehst du, da können wir aufs Gramm genau sehen, was du wiegst. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie groß du bist. Riesig groß. Na, da habe ich schon größere Kinder gesehen. Aber du wächst ja noch. Ja, jeden Tag. Wofür ist das da? Damit werden wir jetzt deinen Kopfumfang messen. Mama, das sieht ja aus wie dein Maßband in deinem Nähkorb. Ja, das ist ganz genau das Gleiche. Ja, und das tragen wir jetzt alles in dein schönes Heft hier ein. So, Kopfumfang. Soll ich den Kopfumfang von deinem Teddy auch gleich messen? Ja! So. Teddy hat 24 cm. Aber das darf ich nicht hier reinschreiben. Du kannst ihn ja zu Hause selbst nochmal untersuchen und ein eigenes Vorsorgeheft für ihn anlegen. Oh, das ist eine gute Idee. Oder, Conny? Ja, das mache ich. Nachdem Connys Daten alle schriftlich von der Arzthelferin festgehalten worden sind, geht es ins eigentliche Arztzimmer nebenan. Conny drückt sich an ihre Mama und hält den Teddy ganz fest. Doch der Doktor fängt noch gar nicht mit dem Untersuchen an. Hallo, Conny. Hallo. Und wir kennen uns ja auch schon. Geht's Ihnen gut? Ja, danke. Und Conny auch. Na, das wollen wir gleich mal sehen. Gefallen dir denn die Bilder hier an der Wand, Conny? Ja, besonders das mit der Katze. Wir haben nämlich auch einen Kater. Wirklich? Ist der auch weiß? Nein, der ist grau-weiß gestreift. Na, sowas. Und hast du auch eine Freundin? Ja, ich habe sogar drei Freundinnen. Drei gleich? Und kannst du dich schon alleine anziehen? Ich kann mich schon lange alleine anziehen. Nur bei den Schuhbändern hilft Mama mir noch manchmal. Malst du gern? Ja, aber am liebsten Tiere. Na, Tiere hast du wohl besonders gern, nicht? Ja, und meine Puppen und Teddy und Mama und Papa. Dr. Beermann stellt Conny und ihrer Mama noch so manche Frage, bevor die eigentliche Untersuchung beginnt. Schließlich fragt er Conny, ob sie denn auch gern Musik hört. Mhm. Na, pass auf, dann wollen wir dir jetzt einmal ein bisschen Musik vorspielen. Dazu setzen wir dir diesen Kopfhörer auf. So, und stellen den Ton an. Hörst du jetzt einen Ton? Ja. Und jetzt? Wo hörst du etwas? Auf dieser Seite. Sicher? Nein, hier. Rechts. So, so. Und jetzt? Links. Ah, links. Und was passiert jetzt? Die Musik wird lauter. Und jetzt? Leiser, immer leiser. Einwandfrei. Und jetzt? Jetzt ist sie wieder auf der anderen Seite. Gut. Das ist aber keine schöne Musik. Nein, aber sehr nützlich. So kann ich nämlich genau erkennen, ob du gut hörst. Mama sagt immer, ich höre wohl schlecht. Aber nur, wenn du nicht hören willst, Conny. Zur Sicherheit leuchte ich dir jetzt noch mal mit dieser kleinen Lampe in deine Ohren. Einmal kurz stillhalten, bitte. Ja, aha, ja, so, fertig. Und mein Teddy, der hört auch nie. Aber Conny, der Doktor hat bestimmt nicht so viel Zeit. Oh, na ja, einmal schnell schauen kann ich ja. Danke. Ah, sieht gut aus. Ja, und dann muss ich dir noch mal in die Nase schauen. So, ja. Oh, das kitzelt. Schon fertig. Und dann mach noch mal bitte den Mund auf. Ja? Ja, und einmal A sagen bitte. A. Ja, mhm. Naja. Da unten wackelt aber ein Zahn. Wirklich? Na, das ist nicht so schlimm. Schließlich sind das noch deine Milchzähne und die fallen ohnehin alle heraus. Alle? Ja, aber dafür bekommst du dann neue, bessere, die dein Leben lang halten, wenn du dir immer ordentlich die Zähne putzt. Noch ist die Untersuchung nicht beendet. Sonst hätte sich Conny ja auch ganz umsonst ausgezogen. Ist dir kalt? Nein, das ist ja so warm hier drin. Dann leg dich doch mal dort auf die Decke. Da oben? Ja. Komm, Conny, ich helf dir. Und hopp, hopp, hopp. So, dann werde ich mal deinen Bauch abtasten. Mal fühlen, ob alles in Ordnung ist. Das kitzelt. Noch mehr als an der Nase. Ja, du bist genauso ein Kitzelmonster wie meine kleine Tochter. So, dann atme jetzt mal bitte tief ein und aus. Ich möchte mit dem Stethoskop deine Lunge abhören. Das kenne ich. So eins habe ich auch. Ja, aber aus Plastik. In deinem Arztkoffer zu Hause, ne? Ja, ich halte es mal an deinen Arm. Ist das kalt? Ja. Aber es tut nicht weh, oder? Nein. Jetzt bitte nichts mehr sagen. Nur atmen. Der Kinderarzt hört Connys Brust und Rücken ab. Dann soll Conny zeigen, ob sie auf einem Bein hüpfen kann. Hüpfen kann ich gut, wie ein Frosch. Wie weit? Schaffst du es bis zum Fenster? Ja, klar. Geschafft. Bravo. Kannst du auch auf den Zehenspitzen gehen? Ja. So? Ja, genau. Bis hierhin, bitte. Ja. Und jetzt? Auf den Fersen? Fersen? Ja, Conny, auf den Hacken. Ach so. Das ist doch leicht. Siehst du? Conny zeigt dem Doktor noch, dass ihr Teddy auch auf einem Bein hüpfen kann und auf den Zehenspitzen und den Fersen gehen. Dann ist die Untersuchung schon fast vorbei. Leider, denkt Conny. Aber vorher zeigt ihr der Arzt noch ein Plakat mit vielen Bildern drauf. Eine Blume, eine Tasse, ein Baum, eine Ente, ein Haus, eine Katze, ein Ball, eine Kanne, ein Segelboot und ein Kind. Manche sind ganz klein, andere sind groß. Der Doktor zeigt auf ein Bild und Conny soll sagen, was es ist. Vorher muss sie aber rückwärts bis zur Wand gehen. Das ist für Conny doch kein Problem. Dann sag mir mal, Conny, das hier. Was ist das? Ein Baum. Richtig, ein Baum. Und das? Ein Boot. Ein Segelboot. Prima. Jetzt etwas Kleineres. Was siehst du hier? Eine Katze. Die ist grau-weiß gestreift und sieht genauso aus wie unser Kater. Ich glaube, wir müssen mal ein ganz kleines Bild nehmen. Was könnte das hier sein? Das ist ein Haus, aber ein ganz kleines, für Mäuse vielleicht. Fehlerlos, du hast alle Bilder richtig erkannt, Conny. Du hast Augen wie ein Adler. Und Ohren wie ein Luchs, oder? Naja, fast. So, Conny, das war's schon. Was? Das war alles? Ich kann aber noch viel mehr. Soll ich mal einen Purzelbaum vormachen? Nein, danke. Ich glaube dir ohne weiteres, dass du alles Mögliche kannst. Aber die Untersuchung ist jetzt zu Ende. Ich kann... Conny, im Wartezimmer warten noch mehr Kinder, die der Herr Doktor auch noch alle untersuchen muss. Ist gut. Du kannst dich jetzt wieder anziehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Untersuchung. Und vergiss nicht, dann auch wieder dein Teddy mitzubringen, damit ich sehen kann, wie er gewachsen ist. Aber der wächst doch gar nicht. Ach so, ja, natürlich. Tschüss. Tschüss. Conny ist ganz begeistert von ihrem Besuch beim Doktor. Sie freut sich, dass sie alles kann. Sie kann sehen wie ein Adler, hören wie ein Luchs, hüpfen wie ein Känguru und sogar mit dem Zahn wackeln. Ratzfatz hat sie ihre Sachen wieder angezogen und ihren Teddy geschnappt. Dann sind Conny und Mama wieder zu Hause, sogar noch bevor der Kindergarten aus ist. Aber es lohnt sich jetzt nicht mehr, dorthin zu gehen, sagt Mama. Conny hat jetzt auch ganz andere Dinge im Kopf. Mama? Ja, Conny? Weißt du, was ich mal werde, wenn ich groß bin? Nein. Ich werde Ärztin. Schau mal. Hey, du hast ja einen weißen Kittel an. Woher hast du den denn? Aus dem Keller. Und das hier ist meine Arzttasche. Mhm. So wie die von Dr. Beermann. Ein Stethoskop hast du ja auch um. Ein Fieberthermometer in der Tasche. Und eine Brille hast du auf. Dabei hast du doch Augen wie ein Adler. Ja. Aber jetzt bin ich ja viel älter. Ach, mindestens so. 5 Jahre. Mhm. Und eine Ärztin muss alles ganz genau sehen können. Verstehe. Und warum hast du den Teddy bei dir? Das ist kein Teddy. Das ist mein Patient. Oh, ja. Der geht in den Kindergarten und muss zur Vorsorgeuntersuchung. Ah ja, das verstehe ich. Ausgezogen ist er ja auch schon. Aber Mama, mein Teddy hat doch überhaupt keine Kleidung. Und dann baut Conny sich aus ihrem Holzspielzeug ein richtiges kleines Wartezimmer, in dem ihre Puppen und Teddys auf kleinen Bänken Platz nehmen. Daneben errichtet sie ein Behandlungszimmer mit einer kleinen Waage, einer Decke und einem selbstgemalten Poster für den Sehtest. Conny weiß jetzt ja Bescheid, wie es bei einem richtigen Arzt so zugeht. Alles, was ihr jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Übung. Und irgendwann wird sie dann selbst eine richtige Ärztin sein. Vielleicht ebenfalls. Genauso war es beim Kinderarzt. Und wer weiß, vielleicht werde ich tatsächlich mal Kinderärztin oder Tierärztin oder Ballettlehrerin. Wer lernt jeden Tag dazu und probiert gern Neues aus? Wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus? Mit